Deutschland, wir leben in einem Land, wo Hass ist gefordert und Gnade, wir haben vergebens gehofft und geharrt. Deutschland, wir leben in einem Land, wo Hass ist gefordert und Gnade, wir haben vergebens gehofft und geharrt.